der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es höre, das spreche, komm. Spreche, komm. Spreche, komm. Spreche, komm. Komm. Komm. Mehr von dir. Mehr von dir. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, füll. Heiliger Geist, füll jeden Einzelnen. Heiliger Geist, füll jeden Einzelnen. Bist du bereit? Bist du bereit für die Füllung? Bist du bereit? Willst du tatsächlich mehr von ihm? Willst du wirklich, wirklich, wirklich mehr von ihm? Willst du richtig, richtig viel von ihm? Ist dein Herz hungrig? Ist dein Herz entschieden für mehr? Ist dein Herz bereit für mehr? Oh, oh, bist du bereit für mehr? Bist du ausgerichtet? Bist du geöffnet für mehr? Weiß der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Komm. Komm herzu und lass dich füllen heute. Ah, da ist mehr da, da ist mehr da. Fließt du schon über? Fließt du schon über? Da ist mehr für dich. Da ist mehr, mehr, mehr, mehr, mehr für dich. Da ist mehr, mehr, mehr, mehr und noch mehr für dich. Oh, oh, da ist mehr für dich. Da geht noch mehr. Da kommt noch mehr. Weißt du das? Da ist mehr im Anschub. Da ist mehr im Anzug. Da kommt gerade mehr. Da kommt gerade mehr. Oh. Wo ist die Armee, die bereit ist für mehr? Wo ist die Armee, die bereit ist für mehr? Wo sind die Soldaten, die bereit sind für mehr? Weißt du, Gott will eine hungrige Armee. Keine verhungerte Armee. Er will hungrige Soldaten, aber keine verhungerten Soldaten. Also komm und iss. Komm und trink. Es ist angerichtet. Weißt du, da gibt es Nachschubengel. Wie bei jeder guten Armee gibt es die Nachschubeinheit. Und heute Morgen kommt Nachschub. Es kommt Nachschub. Wer will Nachschub? Wer braucht Nachschub? Wer braucht unbedingt Nachschub? Unbedingt, unbedingt, unbedingt Nachschub. Ha! Ha! Ha! Da ist mehr von dir. So eine Armee gewinnt nur den Krieg, wenn der Nachschub gesichert ist. Wenn der Nachschub gesichert ist, die Nachschubeinheiten, die sind wichtig. Wenn dir die Munition ausgeht, wenn dir die Nahrung ausgeht. Und er hat mir drei Gruppen von Leuten gezeigt. Das sind die 30- bis 40-Jährigen, das ist die Speerspitze. In der Armee. Wer ist hier 30 bis 40? Gibt's welche? Outet ihr euch? Die Speerspitze. Und dann gibt es die, die älter sind als 40. Ist da jemand älter? So im Natürlichen. Weißt du, die sichern das Land, die sichern das Terrain, die sichern den Sieg ab allzeit. Und dann gibt es die Jüngeren, unter 30. Die unter 30er, die bringen den Durchschlag, die bringen den Durchbruch. Ja, die brechen durch. Und völlig egal, zu welcher Gruppe du dich zählst. Eins ist sicher, du brauchst mehr, du brauchst Nachschub. Weißt du, der Himmel ist voll, der Himmel ist voll, der Himmel ist voll. Weißt du, sag nie, du hast genug. Weißt du, das ist Lauheit. Das steht in Offenbarung 3. Wer sagt, ich habe doch genug, der ist lau und irre, verloren, verblendet. Wenn du sagst, du hast genug, bei Gott gibt es immer noch eine Schippe mehr, ein Waggon mehr. Der Nachschub ist verfrachtet auf die Gleise und sie fahren ein. Und wer es hört, der spreche, komm zu mir, komm zu mir. Gib mir mehr her, gib mir mehr her. Weißt du, du pfeifst vielleicht nicht auf dem letzten Loch, dass du denkst, ich brauche unbedingt mehr, aber du hast schon so viel, aber Gott will dir mehr geben. Ja, ja, er will uns hungriger machen. Er will uns hungriger machen. Er will uns hungrig machen. Und weißt du, für die, die mehr wollen, habe ich gesehen, werden die Karten neu gemischt. Ja? Gott mischt die Karten neu. Das heißt nicht, dass es ein Glücksspiel ist. Ich habe gesehen, wenn die Karten neu gemischt werden, gibt es nur noch Joker. Weißt du, es gibt keine anderen Karten mehr, nur noch Joker. Nur noch Joker. Also der Sieg gehört uns. Der Sieg steht schon fest. Ja? Aber bist du bereit, wirklich im Triumphzug zu gehen? Bist du bereit, im Triumphzug zu marschieren? Wer von euch ist bereit? Wer von euch ist hungrig? Wer von euch will mehr? Wer von euch will mehr? Schreck dich gerade nochmal aus. Wir gehen nochmal voll in die Anbetung rein, ja? Und noch mehr. Und konkreter. Sei konkreter. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Mehr Feuer? Mehr Feuer? Mehr Kühnheit? Mehr Mut? Mehr Heilung? Mehr Bekehrungen? Mehr Leute, die kommen? Mehr vom Heiligen Geist, dass die Städte erbebt, ja, dass unser Land erbebt, ja, dass der ganze deutschsprachige Raum erlebt, erbebt, erlebt und erbebt, erlebt und erbebt, weißt du, Deutschland lebt und es bebt, es lebt und es bebt, wie du auch, es lebt und du bebst, deswegen, schlagt euch, jawohl. Und es ist auch Zeit, die Grundrechenarten zu ändern. Weißt du, manche rechnen immer mit Minus. Ist schon mal gut, wenn du mit Plus rechnest. Aber weißt du, noch besser ist, wenn du multiplizierst. Ja, Multiplikation. Wir sind nicht für Addition. Das ist uns viel zu wenig. Multiplikation. Weißt du, Multiplikation. Ah. Gibt es sowas Stärkeres? Ich weiß nicht, kenne mich nichts aus. Mehr. Mehr. Kopfrechnen schwach, Religion sehr gut. Aber weißt du, du willst mehr? Sei konkret, weißt du. Bitte konkret den Heiligen Geist um mehr. Kann sein, dass du schon mal 10 Leute geheilt hast. Bitte einfach um mehr. Und bitte nicht um 20, bitte mal 20. Mal 20. Oder mal 50. Ja, vielleicht hast du auch schon ein Lied geschrieben. Bitte mal. Mal 100. Mutig, mutig, mutig, mutig. Ah, vielleicht hast du auch schon mal jemanden erlebt, der sich bekehrt hat. Bitte mal 1000. 1000. Ja, ja, multipliziere. Bitte Gott um das Schier Unmögliche. Weißt du, er fordert uns heraus, das Schier Unmögliche von ihm zu erwarten, nicht das Mögliche, nicht da, wo wir schon drin leben. Er fordert uns auf, mehr zu wollen, da, wo du glaubst, das gibt es gar nicht. Oder das gibt es nur für andere, wo du dir das nicht vorstellen kannst in deinem Leben. Aber er fordert dich heraus, weißt du, der Heilige Geist fordert uns heraus, mehr zu wollen. Mehr von ihm, mehr von seinen Gaben, mehr von seinen Segnungen, mehr von seiner Kraft, mehr von seinem Sieg, weißt du, mehr von seinen Finanzen, ja, mehr, einfach mehr. Ah, oh, das ist ein schönes Wort, so ein schönes Wort. Viel mehr, ganz viel mehr. Ha, unverschämt viel mehr, weil unser Gott ist ein reicher Gott. Weißt du, es ist kein Gott der Armen, es ist ein Gott der Verhungernden, nein, es ist ein Gott der Reichen und der Hungrigen. Ein Gott der Hungrigen, der Lebenden und der, die das Land einnehmen. Weißt du, wir nehmen das Land ein, wir sind hier, um das Land einzunehmen. Oh ja, jetzt komm. Mehr, mehr, sag mal zu deinem Nachbarn, mehr, mehr. Das sagt euch, jawohl. Und jetzt geben wir mehr vom Wort. Mehr vom Wort. Vom Wort. Wollt ihr mehr vom Wort? Weißt du, wir wollen immer mehr vom Wort. Mehr vom Wort. Ja, Danke für den Christian heute. Gib mir mal einen Applaus. Ja. Ein starker Prediger. Und du darfst dich mal setzen und sagst zu deinem, wenn du triffst, mehr. Dankeschön. Jetzt. Ja. Sag einfach mal zu deinem Nachbarn noch, schön, dass du neben mir sitzt und Gott hat mehr für dich. Ja, an der Überleitung haben wir heute schon für die Predigt vorgearbeitet. Ja. Es geht um mehr und es geht heute Morgen um jede Begrenzung mal wegzulassen. Weil, ja, Gott will, dass wir groß denken. Ja. Gemäß Jesaja 54, Vers 2 heißt es, seine Zeltpflöcke sollen wir weit stecken. Und das sind uns Begrenzungen oft im Weg. Gott möchte, dass wir groß denken und Gott möchte sogar, dass wir Nachahmer sind Gottes. Ja, in Epheserbrief 5, Vers 1 heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und Nachahmer Gottes heißt, deine Begrenzungen stehen dir im Weg. Ja, jeder Gedanke, der dich letztendlich begrenzt, steht dir im Weg, weil bei Gott gibt es keine Grenzen. Gott ist grenzenlos. Und letztendlich kann man das immer wieder mit dem Natürlichen schön vergleichen. Ja, so wie Kinder ihren Eltern nachahmen, so sollen auch wir unserem Papa nachahmen. Also wenn wir Kinder Gottes sind und wenn du Jesus aufgenommen hast, bist du ein Kind Gottes, dann ist letztendlich Papa Gott dein Vorbild und du ahmst ihn nach. Deswegen lesen wir auch das Wort immer wieder, ja, und also täglich und lesen dort wie Gott so ist, was er getan hat, was er für Möglichkeiten hat. Und wenn du das Wort immer mehr studierst, wirst du merken, bei Gott ist nichts unmöglich. Und deswegen dürfen wir wirklich da mehr reingehen und Nachahmer Gottes werden. Und letztendlich heißt es dann auch in Römer 8, Vers 19, dass die gesamte Schöpfung letztendlich darauf wartet, ja sehnsüchtig darauf wartet, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Mit allem, was Gott ihnen gegeben hat, mit allem, was Jesus vollbracht hat, möchte letztendlich die ganze Schöpfung, dass wir sichtbar werden mit dieser Herrlichkeit, die in uns ist. Und wer ist in uns? Jesus, durch den Heiligen Geist. Die Kraft Gottes ist in uns. Ja, und da wartet die Schöpfung drauf, dass es endlich da rauskommt, ja, von uns allen, von jedem Einzelnen von uns. Doch dabei müssen wir ein paar Dinge letztendlich wissen oder auch loswerden. Ich fange heute mal ganz wissenschaftlich an. Genau, es war zwar kein so ein schönes, also ich fange mit einem Experiment an. In 1967 gab es so ein Experiment, ich weiß nicht, ob das heute noch erlaubt wäre, keine Ahnung, vielleicht in manchen Ländern. Also ich habe das Experiment nicht durchgeführt, deswegen seid mir nicht böse. Ja. Es geht um Hunde, die wurden in einen Käfig gesetzt. Und zwar in zwei Kammern. Und es gab verschiedene Gruppen. Gruppe A, diese Hunde haben Elektroschocks bekommen, ich hoffe nicht so stark, ja. Und durch Drücken eines Hebels, beziehungsweise durch ein spezielles Verhalten, konnten sie diese Schocks kontrollieren. Das heißt, wenn sie was Bestimmtes getan haben, hat es aufgehört. In der Gruppe B waren auch Hunde, die bekamen die gleichen Schocks, aber sie hatten keine Möglichkeit, da irgendwas dagegen zu tun. Und dann gab es noch eine Gruppe C. Die haben nichts bekommen. Ja. Genau. Das Ergebnis war, die Hunde, die ohne Kontrollmöglichkeit waren, ja, die wurden irgendwann ziemlich passiv. Also die haben einfach gemerkt, sie können nichts dagegen tun und sie wurden passiv. Und auch später, wo es dann auch die Möglichkeit gab zu flüchten, also aus der Kammer, die haben einfach nichts mehr gemacht. Sie waren passiv. Ja. Ein ähnliches Experiment ohne Elektroschocks gab es aber auch bei Menschen. Wurde ein bisschen später gemacht, die haben keine Elektroschocks bekommen, aber sie wurden vor Aufgaben bzw. Herausforderungen gestellt, wo sie einfach keine Möglichkeit hatten, dort zu entkommen aus dieser Herausforderung. Ja. Und diese Menschen letztendlich haben ähnlich reagiert wie die Hunde, sie wurden passiv. Das heißt, selbst später, wo sie Aufgaben dann bekommen haben, wo sie lösen konnten, blieben sie einfach passiv. Ja. Sie haben das einfach so hingenommen, ja. Im Schwäbischen sagt man, ich halt so, ja. Sie haben das einfach so hingenommen und haben gesagt, diese Situation ist einfach so. Ich bin einfach so. Es ist letztendlich so, wie die Begebenheit ist und ich kann nichts dagegen tun. Sie wurden passiv. Warum erzähle ich das euch? Weil, wenn wir in der Bibel gucken, gibt es ähnliche Beispiele dafür. Das Volk Israel zum Beispiel. Ja? Das Volk Israel am Anfang, wo sie nach Ägypten gekommen sind, da war Josef, der letztendlich neben dem Pharao die höchste Macht. Und da ging es ihnen gut. Ja, sie haben das beste Land bekommen. Sie konnten sich vermehren und vermehren und vermehren und vermehren. Irgendwann hat dann ein anderer Pharao entschieden, ey, die werden zu viel, wenn die so weitermachen, ja, dann gibt es bald keine Ägypter mehr, sondern nur noch Israeliten. Wir müssen was dagegen tun. Also sind sie in die Sklaverei gekommen. Sie wurden über Generationen hinweg wurden sie unterdrückt. Ja? Für sie war es normal, letztendlich in dieser Sklaverei zu leben. Sie hatten zwar immer wieder, sie haben na klar schwer schuften müssen und ihnen ging es nicht so gut, ja. Und trotzdem hatten sie ein Umfeld und sie haben sich damit abgefunden, in einer Sklaverei zu sein. Wir kennen die Geschichte und so weiter und so fort. Dann kam Mose. Mose hat sie dann befreit, ja. Und Gott hat dann letztendlich sogar letztendlich sind sie freigekommen aus dieser Sklaverei und haben noch Silber, Gold und alles Mögliche bekommen. Es ging aber dann weiter, ja. Sie waren befreit von den Ägyptern, aber sie waren nicht befreit von ihrer Sklavenmentalität. Sie blieben da immer noch drin. Ihre Gewohnheiten, ihr Denken und so weiter blieb immer noch Sklave. Sie haben Wunder über Wunder gesehen. Gott tat Wunder über Wunder. Er war ja sogar in einer Wolkensäule da, er war in einer Feuersäule da. Aber trotz allem haben sie immer wieder gemurrt. Wäre ich doch in Ägypten, ja, da war es schön. So schön war es da eigentlich gar nicht. Aber sie hatten ihre eingerichtete, feste Komfortzone, wo sie genau wussten, wenn ich das und das tue, passiert das und das und das. Ja? Sie hatten so eine gewisse Sklavensicherheit. Und wir sehen das auch, ja, wo sie zum Beispiel das Land einnehmen sollten. Da heißt es, ein Auszug aus 4. Mose 13 bis 14. Doch die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Also zwei waren dafür, ja. Und die anderen Kundschafter sagten, die in das Land eingezogen sind, wir können das nicht. Die Leute im Land sind viel stärker als wir. Die ganze Gemeinde der Israeliten schrie laut auf vor Entsetzen. Wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Sklavendenken. Ja, also sie haben Wunder über Wunder gesehen. Sie haben sogar gesehen, wie das Meer geteilt wurde, wie hinter ihnen das Meer wieder zugegangen ist, wie die ganzen Ägypter letztendlich, der ganze Pharao, die ganzen Krieger letztendlich im Meer umgekommen sind. Sie haben Wunder über Wunder gesehen und waren trotzdem in dieser Mentalität noch gefangen. Wäre ich doch lieber in Ägypten geblieben. Bis auf zwei Personen, muss man sagen. Ja. Letztendlich, was hatten sie? Sie hatten Angst. Ja. Angst vor dem, was sie vor sich sahen, vor den Umständen. Letztendlich Land vor dem Neuen, ja, vor dem Unbekannten. Sie hatten Angst vor Unbekannten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das auch immer mal wieder. Ja, ich muss auch immer dagegen ankämpfen. Ja, wenn irgendwas ganz Neues, eine neue Situation kommt, dann kommt irgendwie so ein bisschen Unbehagen in deinen, in dein in deine Seele, ja, und die Seele sagt, ja, und hast ja noch nie gemacht und schwierig, ja, und letztendlich, wenn du es tust, was passiert meistens? Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Es funktioniert vielleicht nicht perfekt beim ersten Mal, ja, aber wenn du es 2-3 Mal dann wieder gemacht hast, wird es irgendwann wieder zur Routine und ja, denkst du dir, warum hatte ich beim ersten Mal so Angst? Macht gar keinen Sinn, ja. Und hier war es genauso letztendlich. Sie hatten Angst. Ja, in ihren Augen waren sie wie Heuschrecken, ja, obwohl keiner das zu ihnen sagte, aber sie hatten das Bild von sich selber. Und letztendlich aus Landeinnehmer, die da gestartet sind voller Euphorie, ja, die haben ja dann, wo sie das Meer durchquert haben, haben sie noch so richtig gesungen und Gott ist für uns, ja, und er ist stark und so ein Gerard, wer soll uns aufhalten? Und aus diesen Landeinnehmern, letztendlich Siegern, wurde erstmal Stillstand, damit wurde Rückstand oder Rückschritt und damit folgten 40 Jahre lang Wüste. Nur wegen Angst, mangelndem Vertrauen und wegen dieser alten Mentalität letztendlich noch. Ich meine, David hätte das auch sagen können, wo er vor Goliath stand, ja. Boah, ich sehe mich wie eine Heuschrecke, der ist ja riesiger und ich bin ganz klein, ich bin eine Ameise vor seinen Augen, ja. Hätte David sagen können. Ich meine, zu Recht, was man im Weltlichen gesehen hat, hätte er das locker sagen können. Aber er hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, hey, er hat die Möglichkeiten gesehen, die er hat. Und die Möglichkeit in seinem Fall war, Gott an seiner Seite. Gott steht hinter ihm. Das hat er gesehen. Er hat nicht auf das Weltliche geblickt, auf die Begrenztheit geblickt, sondern hat auf die Unbegrenztheit geblickt, auf die Kraft Gottes. Und da konnte der Goliath hätte können wahrscheinlich noch mal doppelt so groß sein. Das wäre ihm wurscht egal gewesen. Er wäre trotzdem hingestanden. Weitere Beispiele sind in der Bibel das goldene Kalb, ja. In Ägypten war es normal, dass man Götterstatuen macht. Gott hat gesagt, tut's nicht. Was machen sie? Sie tun's doch. Ja, weil irgendwie sind sie da noch verhangen. Sie brauchen jetzt irgendwas. Ein anderes Beispiel im Neuen Testament ist der reiche Jüngling zum Beispiel. Ja. Jesus gab ihnen die Möglichkeit, ja, aus der weltlichen Sklaverei rauszukommen, indem er einfach sagt, ja, all der ganze Besitz, ja, gib's einfach her und folge mir nach. Aber der Jüngling hatte ein Problem. Er hing so stark an seinem Geld, weil das letztendlich seine Sicherheit war. Und er erkannte gar nicht, dass die Sicherheit, die er an Jesus gehabt hätte, viel größer ist. Er hing letztendlich in dieser Sklavenmentalität, das, was uns die Welt klar machen möchte. Wenn du Tausende von Euros auf deinem Konto hast, wenn du ein Haus hast, dann bist du abgesichert. Hey, bist du nicht? Du weißt nicht, was morgen passiert. Du hast keine Ahnung, was morgen passiert. Aber wenn du Jesus hast, dann ist eigentlich, kannst du so sagen, ist es wurscht, egal was passiert, weil du bist danach im Himmel. Ja, und da ist es viel besser. Deswegen hast du die beste Absicherung, die beste Lebensversicherung, die du haben kannst, ist Jesus in deinem Herzen. Weil dann ist es wurscht, egal was auf dieser Welt passiert. Ja, es ist sowas von egal, weil du hast deine Lebensversicherung und die gilt ewig. Und die ist Jesus, Himmel, wow. Ja, aber das hatte dieser Jüngling nicht kapiert. Er ist in dieser Sklavenmentalität dieser Welt gefangen gewesen und hat gesagt, ich kann das doch jetzt nicht alles aufgeben. Was soll aus mir werden? Ja, weil ich weiß nicht, was alles für seine Gedanken, aber er kennt es sicherlich auch, ja, was da für Gedanken dann einfach durchgeht. Was, ich soll jetzt alles hergeben und ich habe dann nur noch Jesus? Streichen wir mal das nur. Du hast das Beste, was es gibt auf dieser Welt. Ja. Auch Petrus letztendlich, ja, in Galater 2, 11 bis 14, da lesen wir ja, dass er zuerst mit den Heiden zusammensaß, dann kamen irgendwann die Juden zu Besuch und in dem Moment saß er sich beim Essen weg, ja, weil das jüdisch nicht richtig war, aus jüdischer Sicht bei den Heiden zu sitzen, beim Essen, deswegen saß er sich weg. Auch da, ja, er zögerte, das neue Leben einfach vollständig anzunehmen, was in Jesus war, diese Freiheit. Und er hatte Angst vor Ablehnung, vor anderen Menschen. Auch da ist eine Sklaverei letztendlich da dahinter von dieser Welt. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele andere Geschichten noch in der Bibel, wo wir sehen, dass einfach eine Begrenztheit da ist, ein Deckel da ist. Und ich möchte euch dazu noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, Wissenschaftler steckten Flöhe in einen Glasbehälter. Ja, die Flöhe sprangen dann und je nachdem, wie hoch man dieses Glas gemacht hat, ja, umso höher sprungen sie dann. Sind sie dann gesprungen. Oder sprangen sie? Ja, manche haben es mit Mathe, manche haben es mit Deutsch. Genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und die machten das so lange, ja, bis man Deckel drauf gesetzt hat. Und als sie sich dann die Köpfe angestoßen haben, ja, dann sind sie auch niedriger gesprungen. Das Interessante dabei ist, der Deckel hat man entfernt und sie sind trotzdem nur noch so hoch gesprungen, wie der Deckel war. Ja. Und wenn man neue reingesetzt hat, ja, haben die wohl den anderen erzählt, hey, du kannst nur so hoch springen. Und die sind auch nur noch so hoch gesprungen. Also keiner ist mehr höher gesprungen als das, wie dieser Deckel war. Also keiner ist mehr aus diesem Glasbehälter rausgesprungen. Genau. Dieses Experiment ist jetzt, glaube ich, ich habe keinen Nachweis gefunden, dass es richtig stattgefunden hat, aber ich fand es super als eine Metapher, weil mit dem Sündenfall kam der Deckel bei uns drauf. Mit dem Sündenfall wurde ein Deckel bei uns gesetzt. Ja. Es kam Krankheit, es kam Leid, es kam Mangel, es kam ein Deckel drauf. Früher im Paradies hatte Adam und Eva keinen Deckel. Sie hatten alles. Ja, es gab keinen Deckel. Jede Möglichkeit, die man sich nur denken kann, war da. Es war genug Essen da, die Tiere haben sie nicht angefallen, sie mussten nicht arbeiten für irgendwas, sie hatten kein Leid, sie hatten keinen Mangel, sie hatten kein schlechtes Gewissen, es war einfach gar nichts da, es war einfach herrlich, weil Gott seine Gegenwart da war. Mit dem Sündenfall kam letztendlich, wie gesagt, dieser Deckel. Die Gegenwart Gottes ging und die Menschen lernten letztendlich in Gefangenschaft zu leben, mit Einschränkungen zu leben und immer mehr und mehr und mehr eingeschränkt zu werden. In dem, was ich vorher gesagt habe, es ist halt so. Ja, es ist halt so, dass ich Schmerzen habe bei der Geburt. Es ist halt so, dass ich den Acker bepflügen muss, dass ich hart arbeiten muss, dass ich schwitzen muss für das, dass ich wieder was bekomme. Es ist halt so, dass es Tod dann gab. Es ist halt so, dass Krankheit gab. Es ist halt so, dass man sterben musste. Sie haben letztendlich einen Deckel drauf bekommen. Aber, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Mit Jesus wurde dieser Deckel entfernt. Mit derjenige, der Jesus aufgenommen hat, hat auch diesen Deckel wieder wegbekommen. Das Problem ist nur, dass wir oft mit diesem Deckel weiterleben. Ja, wie in dieser Metapher mit den Flöhen. Und nächstes Problem ist, dass wir diesen Deckel nicht abnehmen, aber unseren Kindern diesen Deckel oft noch mitgeben. Es geht nicht weiter als da. Es ist nicht möglich bis da. Wenn du das hast, dann ist es halt so. Wenn, dann und so weiter und so fort aus unseren Erfahrungen heraus. Wir geben diesen Deckel mit. Und dieser Deckel wurde letztendlich auch von unseren Eltern uns mitgegeben. Ohne zu wissen, dass Jesus diesen Deckel eigentlich entfernt hat. Es gibt diesen Deckel nicht mehr. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Es gibt keinen Deckel mehr in deinem Leben. Ja, laut der Bibel, laut dem Wort Gottes ist dieser Deckel weg. Laut dem Wort Gottes gibt es kein Unmöglich mehr in deinem, in meinem Leben, weil Jesus es vollbracht hat. Und Gott möchte so sehr, dass wir erkennen, dass es keinen Deckel mehr gibt. Gott möchte so sehr, dass wir erkennen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Gott möchte so sehr, dass wir endlich diesen Deckel wegnehmen und dieses Leben leben, für das unser Herr Jesus gestorben ist am Kreuz. Er möchte es so sehr. Weißt du, man muss sich das mal so ein bisschen vorstellen. Einfach, du gibst alles, was du hast. Gibst du dahin und sagst, nimm es, ja, nimm es. Und du siehst, wie sie weiter unter der Unterdrückung einfach leben. In einer Sklavenmentalität. Ich glaube einfach, da ist Gott teilweise so innerlich so ein bisschen am Weinen. Ja, wo er einfach sagt, denk doch einfach ein bisschen anders. Ja, es ist kein Deckel mehr da. Leb doch einfach diese Freiheit aus. Jesus hat dich frei gemacht. In ihm ist alles. In ihm ist alles, was du benötigst. Leb es. Tu es. Die neue Schöpfung sagt, wie gesagt, alles ist möglich. Die neue Schöpfung sagt, du bist wunderbar gemacht. Du bist ein Sieger in jeder Situation. Die neue Schöpfung sagt, durch Jesu Wunden sind wir geheilt worden. Wir sind geliebt. Du bist kostbar. Du bist ein Meisterstück vor Gottes Augen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Es geht nicht mehr. Gott ist dein Vater, Abba, Vater. Der Herr, der alles erschaffen hat, ist dein Papa. Er ist dein Versorger. Und Angst und Sorgen gehören nur noch zu deinem alten Leben, aber nicht mehr zu deinem neuen Leben. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Der Deckel auf gut Deutsch ist weg. Ja, der Deckel wurde entfernt. Es ist alles neu geworden. Aber der Punkt ist, wie gesagt, lebst du da danach? Lebst du wirklich als diese neue Schöpfung? Oder lebst du noch in deiner Begrenztheit? Und die Frage, die möchte ich euch wirklich heute Morgen stellen. Und die möchte ich nicht nur euch stellen, sondern die stelle ich auch immer wieder jeden Tag mir neu, in jeder neuen Situation. Wisst ihr, in Römerbrief 8, 15 bis 16 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Du bist aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sklaverei, in der die Welt lebt. Die Welt weiß es noch nicht mal. Die Welt denkt, sie sind frei. Die Welt denkt, sie könnten alles. Die Menschen denken, sie wüssten alles. Dabei leben sie in einer Knechtschaft, in einer Begrenztheit, wo sie ständig versuchen rauszukommen, aber sie kommen nicht raus. Weil wenn sie das eine gemacht haben, kommt das andere. Sie haben diese Begrenztheit. Sie sind nicht wirklich frei. Aber hier heißt es, wir haben den Geist der Sohnschaft, der Freiheit letztendlich bekommen. In Jesus haben wir alles, was wir brauchen zur Freiheit. Du bist frei. Wir sind, wie gesagt, so aufgewachsen in dieser Begrenztheit. In einer begrenzten Welt. Aber wir müssen rauskommen. Und Beispiele davon sind, zum Beispiel, ja, was der Heilige Geist mir so gegeben hat, sind so Gedanken wie, ich kann meinen Traum nicht leben, weil mir zum Beispiel Geld fehlt oder weil ich eingeschränkt bin oder weil meine Umstände es nicht zulassen. Ja, kann ein Gedanke sein, wo dich begrenzt hält. Mir fehlen die Fähigkeiten dazu, das zu tun. Aber ich sag dir, wenn Gott dir was ins Herz reingelegt hat, also das Wollen, dann macht er auch das Vollbringen. Ja, aber wenn wir in dieser Begrenztheit bleiben, wenn wir immer noch denken, dieser Deckel wäre da, dann wird's nichts. Gott wird dich nicht irgendwie sagen, wusch, katapultiert dich irgendwie, schickt dir 20.000 Engel und sagt, so und jetzt fang an. Wird er in den seltensten Fällen tun. Sondern er möchte letztendlich, dass wir es glauben und dass wir den ersten Schritt gehen und alles andere kommt dann von alleine. Andere haben es besser als ich, ja, die haben immer viel mehr Glück, ist auch sowas, was dich begrenzt hält. Im Wort Gottes heißt es was ganz was anderes. Da heißt es, du bist ein Günstling. Du bist der Günstling. Ja? Du bist gesegnet. Du lebst in der Gnade. Wenn ich Millionen hätte, ja, dann würde ich jetzt so endlich anfangen. Ja, dann könnte ich mal anfangen, meinen Zehnten zu geben. Wobei es dann schon schwieriger wird, deinen Zehnten zu geben, weil da musst du viel mehr geben als ein Zehnten. Ja, tut's mehr weh. Nein, das ist Quatsch. Ja, vor allem haben Studien gezeigt, ja, zwar in mehreren Ländern, ja, Lottogewinner, die Millionen gewonnen haben, ja, viele von denen sind am Schluss ärmer wie vorher. Weil sie einfach, das Geld nützt dir nichts, wenn du damit nicht umgehen kannst, bringt es dir nichts. Wenn du weiter in dieser Begrenztheit lebst, ja, was diese Welt sagt, in diesem Flow letztendlich bist von dieser Welt, wirst du danach weniger haben wie zuvor, weil du einfach, ja, in dieser Sklavenmentalität weiterlebst. Andere Beispiele sind noch, wenn du diese Krankheit hast, ja, dann nimmt es einfach diesen Verlauf, dieser Gedanke, nein, bei dir nicht. Es muss nicht diesen Verlauf nehmen, weil Jesus deine Krankheiten bezahlt hat, ja. Oder die Wirtschaft geht runter, daher kommen schlechte Zeiten auf uns zu. Hallo? Ja, in der Bibel sehen wir ganz klar, bei Isaak und so weiter, ja, da waren schlechte Zeiten da und er ist aufgeblüht, sodass die anderen sogar neidisch wurden. Ja? Also nimm es als Herausforderung, nimm es als Challenge und sag auch, wenn schlechte Zeiten da sind, ich rede nicht so, dass die Wirtschaft runtergeht, dass mein Geschäft runtergeht, dass es mir immer schlechter und schlechter geht, sondern nimm es als Challenge und sag, hey, mein Gott ist für mich, ja, bei mir geht es aufwärts, mit meiner Firma geht es aufwärts, auch wenn schlechte Zeiten kommen. Wenn du schon schlechte Zeiten redest, ja, was soll draus werden? Wir sind aus der Finsternis befreit worden, in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt worden. In diesem Reich gibt es keine Begrenzungen mehr. Das muss uns wirklich klar werden. Und ich wiederhole das heute noch ein paar Mal, damit es bei uns reingeht. Ja? In diesem neuen Reich als neue Schöpfung gibt es keine Begrenztheit mehr. Alles, was du möchtest, alles, was Gott in dich hineingelegt hat, ist möglich. Denn der, der in dir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Ja? Der, der in der Welt ist, hat keine Macht mehr über dich, außer du gibst es ihm, diese Macht. Und diese Macht gibst du ihm, indem du die Worte sprichst dieser Welt, indem du denkst wie die Welt und nicht das Wort Gottes für dich annimmst. Deswegen ist meine Ermutigung heute Morgen für dich, nimm das Wort an, so wie es dasteht. Lass nichts anderes damit machen oder tun oder was auch immer, sondern leb dieses Wort. Leb dieses Wort. Leb als Sohn Gottes. Leb als neue Schöpfung. Leb, leb so. Jesus sagte schon zu seinen Jüngern in Lukas 10, Vers 19, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Leben wir danach? Leben wir wirklich da danach? Ich habe noch Luft nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich noch Luft nach oben. Aber ich bin jeden Tag dran, es mir reinzuhämmern und zu sagen, nein, falscher Gedanke. Ja, falscher Gedanke. Wenn wieder ein Umstand oder eine Herausforderung auf mich zukommt, oh, ich sage, wie soll das werden? Oh nein, und keine Ahnung. Falscher Gedanke. Es wird super. Es wird genial. Weil Gott ist für mich. Also gehe ich einfach weiter in dem, was das Wort Gottes sagt. Aber ich muss es jeden Tag mir immer wieder vorsagen. Vielleicht seid ihr schon weiter. Könnt ihr nachher für mich beten. Bin ich auch dankbar dafür. Ich hätte auch ganz schneller alles. Ja. Aber ich bin dran, einfach jeden Tag mir das immer noch zu sagen, nein, in mir ist keine Begrenztheit. Gott ist unbegrenzt. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Zeichen und Wunder folgen mir nach. Begrenztheit weg. Freiheit ist hier. Ja? Ich weiß nicht, fällt mir gerade so ein, kommt mir gerade so. Ich habe letztens irgendwie gelesen über Glory Life im Internet, ja. Und ja, Glory Life ist dann immer nur auf Wunder aus und wir sammeln da ja schon fast wie Trophäen und so weiter, heißt es da im Internet. Und da dachte ich mir, ja, wer schreibt sowas? Ja, wer kann sowas schreiben? Also wenn es ein Weltlicher schreibt, sage ich, ist okay, weil ich war früher nicht anders. Habe ich genauso gedacht. Aber da hat mir einfach die Weisheit gefehlt. Ja, aber wenn's Christliche schreiben, dann wird's schon langsam schwierig. Ich meine, was ist unser Gott ohne Wundern? Was ist die Bibel ohne Wunder? Ich sage euch, dann kann ich mich auch an Menschen festhalten. Dann ist mein Idol nicht mehr Gott, nicht mehr Jesus, sondern dann ist mein Idol irgendein Mensch. Weil, was soll das? Ja. Also, wenn Gott keine Wunder mehr tut, wenn hier auf dieser Welt keine Wunder mehr passieren, dann sage ich, dann wird's schwierig. dann wird's wirklich schwierig. Wenn Gott hier nicht mehr eingreift, wenn seine Gegenwart nicht mehr da ist, ja, dann leben wir in einer anderen Zeit. Dann leben wir nicht mehr in der Gnadenzeit. Dann hat sich nämlich der Heilige Geist zurückgezogen. Aber jetzt sind wir noch in dieser Zeit, wo Zeichen und Wunder da sind, ja. Und ich meine, wenn dann auch noch Heilungen angeprangert werden von Christen, wo fangen wir denn an? Wo hört's denn auf? Wenn Gott uns den Auftrag gegeben hat, rauszugehen, Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken, Dämonen auszutreiben, ja, und das Evangelium zu verkünden, wer kann sich denn da dagegen stellen? Ich maß es mir nicht an, gegen Gott zu gehen, gegen das Wort Gottes zu gehen. Ja, und es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Drunter habe ich einen Kommentar gelesen. Atheist. Ich habe früher auch immer so gedacht, hat er geschrieben, ja, und Zeichen und Wunder und das, was soll das, ja. Aber seitdem ich an einer unheilbaren Krankheit leide und der Arzt zu mir gesagt hat, es gibt keine Möglichkeit mehr, habe ich umgedacht. Wisst ihr, wir müssen nicht immer an den Punkt kommen, wo es keine Möglichkeit mehr gibt. Ja, und aber selbst da ist Gott noch gnädig. Und ich weiß nicht, warum ich das gerade so sage. Ich glaube einfach, am Livestream ist jemand, der so denkt, beziehungsweise an diesen Punkt gekommen ist und auch wirklich an einer unheilbaren Krankheit leidet. Und ich bete da kurz einfach für dich in Jesu Namen. Ich danke dir jetzt, dass die Heilungsströme dich durchströmen in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass jede Krankheit verschwindet jetzt, ja. Jedes Symptom verschwindet aus deinem Körper, was es auch ist, ja. Raus aus deinem Körper. Und du bist geheilt in Jesu Namen. Amen. Amen. Aber wir müssen da drin denken, wir müssen da drin gehen. Ja, wir dürfen uns nicht von anderen irritieren lassen. Es ist unser Auftrag, die frohe Botschaft rauszubringen. Es ist unser Auftrag, rauszubringen in unsere Welt. Hey, alles ist möglich. Lasst uns dranbleiben, ja? Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, beim zweiten Mal nicht funktioniert, lasst uns aufstehen und weitergehen. Es ist einfach da. Gott ist da. Seine Herrlichkeit ist da. Gott möchte wirken. Gott möchte wirken. Manchmal dauert es auch eine Weile, bis wir die Ergebnisse sehen. Ganz klar. Es dauert eine Weile, vielleicht mal. Manchmal geht es auch schlagartig. Aber eins weiß ich: Gott lässt seine Kinder niemals alleine. Ab und zu finden wir uns mit der Situation einfach ab, in der wir gerade stecken. Ja? Wir finden uns einfach damit ab und denken, es ist halt so. Ja? Ich muss das haben, ich muss das erleiden, ich muss das. Nein, das ist nicht Gottes Gedanke. Gottes Gedanke ist, dass es dir gut geht, dass du voller Freude in dieser Welt gehen kannst, dass du das Evangelium raustragen kannst. Gott möchte nicht, dass du leidest. Es gibt immer wieder Herausforderungen in dieser Welt. Keine Frage. Es gibt immer wieder Herausforderungen für deine Seele, wo du sagst, boah, das geht gar nicht und so weiter. Ja, aber du wirst niemals, tu mir den Gefallen, verlier niemals den Gedanken dahinter. Ich gehe als Sieger heraus. Ja, ich gehe als Sieger heraus aus dieser Situation, weil Gott für mich ist. Umstände kommen, aber du gehst als Sieger heraus. Und ich möchte einfach, dass du als kleine Hausaufgabe einfach heute mal mitnimmst, dass du mal in der stillen Zeit einfach mal reflektierst, in welchen Situationen gerade vielleicht Schwierigkeiten noch sind und wie du damit umgehst, was dein Denken darüber ist. Also denkst du darüber, es ist halt so, ja, es war schon immer so oder weil es die Welt halt so sagt, oder einfach mal betest und den Heiligen Geist um einen neuen Weg bittest. Weil wenn du 20 Mal das Gleiche machst, wird 20 Mal das Gleiche rauskommen. Ja? Und wenn du den Heiligen Geist nicht mit einbeziehst, dann wird es auch nichts draus. Deswegen geh einfach mal rein, überleg dir mal die Situationen, was dir der Heilige Geist vielleicht auch sagt und ja, lass dich einfach mal führen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vielleicht solltest du ins Gebet reingehen. Vielleicht solltest du für dich beten lassen. Ja, was auch immer. Vielleicht, wenn du Geldprobleme hast, solltest du mal vielleicht den Zehnten geben. Keine Ahnung, was dir der Heilige Geist zeigt. Ein anderes Thema ist, lies das Wort Gottes. Ja? Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Wenn du nicht weißt, dass du in der Freiheit lebst, wenn du nicht weißt, was alles dir gehört, wenn du nicht weißt, welche Kraft in dir steckt, dann wird es schwierig. Ja? Nur wenn du es weißt, dann kannst du es auch benutzen, sage ich mal. Ja? Und da das nächste ist, wenn du es weißt, dann solltest du auch darauf vertrauen, dass es die Wahrheit ist. Also auch wenn links und rechts alles dagegen spricht, solltest du der festen Überzeugung sein, Gott lügt nicht. Ja? Ich vertraue meinem Gott, er ist mein Papa. Er meint das Beste für mich, er hat das Beste für mich. Also lege ich mich in seine Arme und vertraue ihm. Die große Frage für heute Morgen ist wirklich, lebst du noch in dem Sklavenbewusstsein oder lebst du in der Freiheit? Weil immer alles schon so war, muss es nicht so bleiben. Und das ist auch wirklich, auch am Livestream, glaube ich, sind heute Leute, wo einfach schon teilweise damit abgeschlossen haben und sagen, ich lebe halt weiter so, wie es ist, weil es ist halt einfach so. Aber ich möchte dich wirklich heute Morgen wachrütteln, es ist halt nicht so. Es ist nicht so. Es ist nicht so, dass du Mangel hast oder haben musst. Es ist nicht so, dass Beziehungen kaputt gehen. Es ist nicht so, dass du Schmerzen die ganze Zeit haben musst. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Gott hat einen anderen Plan für seine Kinder. Gott möchte, dass seine Kinder aufstehen. Gott möchte, dass wir füreinander da sind. Gott möchte, dass wir miteinander da sind. Und wenn du siehst, ja, zum Beispiel, das fällt mir auch gerade so ein, wenn du siehst, dass es jemandem anders schlecht geht in der Gemeinde, geh ins Gebet, bete für ihn. Wenn du merkst, dass jemand vielleicht mal in eine falsche Richtung gegangen ist, dann geh nicht hin, oh, siehst du, die machen ja alles, oh, der ist ja links abgebogen, das hätte er nie machen dürfen, ja. Super, bist du noch nie links abgebogen? Nein, ja, du machst ja alles richtig, weiß ich. Ja, sorry. Kam gerade so raus. Aber was wir tun sollten, ist doch füreinander einstehen. Dann geh doch ins Gebet, geh doch in Fürbitte. Herr, Heiliger Geist, zeig ihm den richtigen Weg. Ja, bring ihn wieder auf den richtigen Weg, wenn du der Meinung bist, du gehst den besten Weg. Ja, vielleicht schließt du dann noch ein, aber Heiliger Geist, helf mir auch, den richtigen Weg zu gehen. Bin jetzt irgendwie vom Thema abgekommen. War woanders. Aber ist auch wichtig, ja. Füreinander, ja. Auch das ist letztendlich eine Begrenztheit, eine gewisse Sklaverei, auch immer andere zu kritisieren. Warum muss ich denn andere kritisieren? Warum kann ich nicht mal für andere einstehen? Ja. Ich meine, wir haben so viel in dieser Welt einzustehen, Fürbitte zu tun, ja. Da kannst du den ganzen Tag nicht langweilig sein. Du brauchst Gottes Führung. Nur er weiß es. Er kennt die Zukunft. Er weiß, wie es vorangeht. Er weiß, wie was sein wird. Wenn du Gottes Führung nicht hast, dann bist du einfach im Dunkeln, ja. Stell dir einen dunklen Raum vor, der alles vollgestellt ist. Du wirst über ein Ding übers andere fallen. Du wirst eine Fehlentscheidung nach der anderen treffen. Wenn aber du das Licht anschaltest, das heißt, wenn Jesus reinkommt, dann wirst du auf einmal sehen, wie du durchgehen musst und was du tun musst. Und das ist, wie gesagt, wir brauchen das. Unsere Politiker brauchen das. Unsere Welt braucht es. Sie braucht die Weisheit. Sie braucht Jesus. Sie braucht den Blick auf Jesus. Und dafür dürfen wir beten. Amen. Kommen wir wieder zum Thema. Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und das ist ein ganz, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst nicht ohne Begrenztheit leben, wenn du dein altes Denken weiterführst. Es wird nicht funktionieren. Du wirst immer diesen Deckel drauf haben. Deine Gedanken werden immer diesen Deckel drauf setzen und sagen, es ist nicht möglich. Boah, ich habe wieder was falsch gemacht, ich bin schlecht oder boah, ich kann das nicht oder ja, beim letzten Mal hat es nicht funktioniert, deswegen funktioniert es jetzt auch wieder nicht und so weiter und so fort. Deine Gedanken halten dich gefangen. Deine alten Strukturen halten dich gefangen. Ja, schon in der Kindheit habe ich Schlechtes erlebt, deswegen erlebe ich auch in der Zukunft Schlechtes. Ja, ich habe in der Kindheit Mobbing erlebt, deswegen erlebe ich auch im Alter Mobbing. Du bist dann in dieser Schiene drin, das dich gefangen hält. Und da braucht es einen Durchbruch. Dieses Gefängnis oder diese Gefängnisse, die müssen durchbrochen werden. Und das schaffst du nur, indem du dein Denken änderst. Anders kriegst du es nicht hin. Und dein Denken sollen wir erneuern, oder Gott sagt, wir sollen unser Denken erneuern, nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und das ist das, was ich vorher alles erklärt habe. Die Welt ist begrenzt. Die Welt hat Mangel. Die Welt hat nicht diese Fülle. Die Welt hat nicht diese Liebe. Die Welt denkt und tickt ganz anders, wie Gott denkt und tickt. Die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Was du und ich brauchen, ist die Weisheit von Gott und nicht die Weisheit von dieser Welt. Deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes anzunehmen und danach zu denken, danach zu handeln. Und wenn es gegen deine Seele geht und wenn es gegen deine Umstände geht und wenn es gegen das sagt, was deine Eltern sagen oder was auch immer, ja, also jetzt nicht, dass du dich auf deine Eltern hören solltest, auch falsch, ja. Aber es sollte im Fluss von Gott sein. Es sollte im Fluss vom Heiligen Geist sein. Ja? Wenn das Wort Gottes sagt, dass er dein Versorger ist, die Welt aber sagt, dass du vorm finanziellen Ruin stehst, ja, dann glaube ich das Wort Gottes und sag: Herr, du bist mein Versorger. Weltlich gesehen komme ich da nicht mehr raus. Weltlich gesehen weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Aber du hast Möglichkeiten, wie ich das bewältigen kann. Und geh in diesen Fluss rein. Mach mir keine Ängste, keine Sorgen, sondern geh rein. Und wie es Gott auch immer macht, und es gibt da hunderte von Möglichkeiten, ja? Das ist wie wenn du krank bist, gibt es auch hunderte von Möglichkeiten. Vielleicht schickt Gott dich zum Arzt. Vielleicht musst du eine OP haben. Vielleicht heilt dich Gott sofort. Vielleicht dauert es eine Weile, was auch immer. Es gibt zig Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, ihm zu vertrauen und nicht das, was die Welt sagt, für dich anzunehmen. Die Welt kann dir als Kind auf eingeredet haben, du bist schlecht. Ja, und es ist schlimm für Menschen, wenn sie ständig reinbekommen, du bist schlecht oder du machst es nicht richtig. Du machst ständig Fehler. Wenn du das von klein auf beibekommen hast, dann hast du später ein Problem. Du hast ein richtiges Problem. Aber das Wort Gottes sagt was ganz anderes. Das Wort Gottes sagt, als neue Schöpfung bist du perfekt. Selbst wenn du einen Fehler machst, Gott wendet diesen Fehler zum Guten. Ja, das ist eine ganz andere Denkweise. Das ist eine ganz andere Sichtweise von den ganzen Dingen. Aber das Grundding ist immer, ich vertraue Gott hundertprozentig. Wenn du Gott nur 50% vertraust, wird es nicht funktionieren. Wenn du Gott 100% vertraust, wird es funktionieren, weil er macht's. Egal wie, er macht's. Und das ist ein wirklicher Schlüssel. Ihm einfach alle deine Bereiche abzugeben. Manchmal geht's uns nicht schnell genug, kenne ich. Ja, nehme ich da nicht aus. Hätt's gern immer gleich. Ab und zu dauert es, aber es kommt. Es kommt. Und das Schöne ist, umso länger es dauert, desto mehr nimmst du mit. Auch das ist eine Erfahrung, was ich gemacht habe. Desto mehr für dich persönlich nimmst du mit, desto mehr wirst du verändert, desto mehr formt dich, schleift dich Gott und desto, wie soll ich sagen, desto ja, mehr stehst du letztendlich im Leben dann. Genau, fang an. Neues Leben zu leben, neu zu denken. Spanne deine Zeltpflöcke wirklich weit. Lass dich nicht mehr von dieser Welt begrenzen, wirklich. Das ist für heute Morgen habe ich das so, so sehr auf dem Herzen, euch das weiterzugeben, aber auch mir selber weiterzugeben. Fang an, groß zu denken. Lass dich nicht klein halten in deinem kleinen Ding, aber fang auch an, sei mutig, ja, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Es ist wie die Israeliten, ja. Ich meine, die waren Sklaven, ja, und sie hatten es nicht leicht und sie haben auch zu Gott geschrien, aber sie hatten doch eine gewisse Sicherheit. Sie waren dort, sie wussten, sie bekommen was zu essen, auch wenn es mal wieder halbiert wurde vielleicht das Essen, ja, aber sie bekamen was zu essen, sie hatten keine irgendwelche größeren Konfrontationen, die Ägypter haben auf sie aufgepasst, sonst hätten sie ja keinen mehr gehabt, der für sie ja gearbeitet hat. Also letztendlich hatten sie schon eine gewisse Sicherheit und trotzdem waren sie gefangen. Auch wir haben eine gewisse Sicherheit unter einer Sklavenmentalität. Ja? Wenn wir so leben, wie die Welt lebt, also in dieses Sklaven-Ding reingehen, haben wir eine gewisse Sicherheit. Es quatscht uns keiner dumm an. Hey, was machst du für einen Scheiß? Wie, du glaubst an Jesus? Klatsch noch mit dir? Ja? Mit sowas wirst du nicht konfrontiert. Ja? Du wirst nicht konfrontiert, wenn du mal eine andere Meinung hast, wenn dich der Heilige Geist leitet. Ja? Zum Beispiel, ja, wenn du auf einmal anfängst, meine Frau macht es immer wieder gern, ja, mitnehmen beim Einkaufen betet sie auf einmal für eine Angestellte, ja, können mal Leute komisch gucken, wenn du mal im Laden für jemanden betest. Dem entgehst du alles, indem du in deiner Komfortzone bleibst, ja. Du kannst auch in deiner Komfortzone, kannst du dich auch richtig schön zurücklehnen, wenn du irgendwie, das soll jetzt nicht böse klingen, aber wenn du irgendwie was hast, machen auch manche, ja, die wollen dann bemitleidet werden. Es ist auch eine gewisse Komfortzone. Oh ja, dir geht's so schlecht und ja, du hast so schwer und so weiter und so fort. Es ist mal ganz gut, ja, gute Worte zuzusprechen, ja. Aber wenn du halt seit 5 Jahren in dieser Mitleid-Ding drin bist, dann ist es irgendwann schwierig, da wieder rauszukommen. Du brauchst dich nicht bemitleiden lassen. Welcher König lässt sich bemitleiden? Oh, lieber König, oh, du hast so schwer, musst wieder auf deinem Thron sitzen. Ja, oh, du lieber König, musst wieder eine Entscheidung treffen. Du bist ein König, du bist ein Priester vor Gott. Du bist hoch. Weißt du, jede Liebe Gottes, wenn du die reinlässt, brauchst du kein Mitleid mehr für dich. Das brauchst du nicht mehr, weil die Liebe Gottes so stark ist und dich so auffüllt, da, wow, ja, das ist stärker wie jedes Mitleid und oh, und geht's dir schon wieder und so weiter. Das will ich jetzt aber nicht, ich meine, ich komme aus der Situation, ja, ihr kennt die Geschichte, alles mit Krebs und allem und der Arzt, ja. Man braucht auch mal gute Zusprüche, das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Man braucht auch Hilfe mal von außen, Gebete von außen und sagen, hey, komm, jemand, der dich wieder aufbaut und so weiter. Ja, also keine, versteht mich nicht falsch. Und jedem, der es gerade schlecht ist, der vielleicht auch gerade mit einer Krankheit zu kämpfen hat oder schon mit einer langjährigen Krankheit, ja, den kann man jetzt nicht sagen, hey, jetzt komm mal raus aus deiner Mitleidsphase und jetzt steh mal auf, jetzt stell dich nicht so an. Nein, das ist nicht Liebe. Ja, Liebe ist demjenigen da zu begegnen, wo er gerade steht, ihn aber weiter rausführen wieder, hochführen, weil Gott möchte ja, dass wir uns hochheben. Gott möchte, dass wir Psalmen und Loblieder einander zusingen. Gott möchte, dass wir einander Gutes zusprechen, ja, und nicht, hey, Sabrina, ja, gestern schon wieder Scheiße gemacht und so wird es nichts mit dir und das ist alles blöd, ja, und jetzt komm endlich mal, jetzt steh endlich mal auf und hey, was soll das? Nein, das ist wirklich runtermachen, ja, danach wird Sabrina sagen, was will der von mir, ja, ich fühle mich jetzt nicht besser, sondern schlechter. Ja, aber wenn ich sage, hey Sabrina, und na, beim nächsten Mal, da machen wir es so richtig, ja, und da geht's aufwärts, ja, und da klappt super gut, ja, und Gott ist für dich und er hat alles für dich vorbereitet und ja, dann hat sie wieder Bock. An alle Chefs dieser Welt, ja, macht doch eure Mitarbeiter nicht runter, die haben danach keinen Bock mehr. Und im schlimmsten Fall, ja, landen sie im Burnout. Aber wenn ihr eure Mitarbeiter mal hochluft und mal die guten Seiten hervorhebt, an denen, was sie vielleicht noch nicht so können, da dafür im Gebet mal einsteigen, ja, da mal reinzugehen, ihnen die guten Sachen sagen, bei den anderen ihnen helfen, dann wirst du zufriedene Mitarbeiter haben, die nicht am Burnout leiden, sondern die Bock haben. Und dann machen sie keinen 8-Stunden-Tag, sondern die hängen dann sogar noch freiwillig was dran, weil sie einfach Bock haben, weil es Spaß macht. Eine ganz andere Mentalität, ja. Und so ist letztendlich Gott auch. Gott lässt uns nicht irgendwo hängen, sondern er holt uns da ab, wo wir gerade stehen. Jeden Einzelnen von uns holt er genau da ab, wo wir stehen. Und er sagt, komm, auf geht's. Ja, 20.000 Mal hingefallen, egal. Beim nächsten Mal wirst du als Sieger herausgehen. Geh weiter. Ich glaube, das war wichtig für die Chefs. Also, falls hier der eine oder andere Chef sitzt oder am Livestream zuhört, überlegt mal, wie ihr mit euren Mitarbeitern umgeht und wie ihr sie fördert und ob ihr vielleicht sogar mal auf die Idee kommt, für sie zu beten. Ja? Und für alle Angestellten, betet für eure Chefs. Die haben es auch nicht immer einfach. Ja? Also auch die müssen Entscheidungen treffen, auch die brauchen Weisheit. Und bloß weil sie mal eine verkehrte Entscheidung getroffen haben oder viele verkehrte Entscheidungen, ist es noch viel wichtiger für sie zu beten und im Gebet einzustehen. Weil wenn es denen gut geht, geht es euch gut. Also wenn ihr dagegen geht und ständig lästert in der Cafeteria oder wo ihr auch da immer euch befindet, ja, auf dem Gang, sage ich euch, wird nicht besser, wird eher schlechter für euch. Ja, aber wenn ihr im Gebet einsteigt, wenn ihr für sie betet, mit ihnen, also ja, dass ihr da einfach die Weisheit bekommt, dass sie getoucht werden von Jesus, dann wird es Veränderung geben, weil dann kommt die Kraft Gottes rein. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist. Letzter Punkt. Seht dahin, wo Christus ist. Christus ist wo? In dir, ja? Und wo lebt er gerade so physikalisch? Oben, im Himmel. Er ist zur Rechten, er sitzt zur Rechten des Vaters. Ja, also er ist in den himmlischen Regionen, ja, himmlische Erde auch, wie es die eine oder andere Übersetzung sagt. Und wir sind mit ihm dort hochversetzt. Wir sitzen mit ihm dort, ja, im Geistlichen gesehen. Jetzt fangen wir aber immer wieder an, unseren Alltag zu sehen mit unseren weltlichen Augen. Ja, was für ein I-Punkt-Punkt, der da vor mir fährt. Ja, boah, den kann ich gar nicht leiden, schwätzt er mich schon wieder an. Ich muss aufpassen mit. Sonst muss der Tobi so viel schneiden. Ja. Wir sehen den Alltag oft wie die Welt. Und ich möchte uns einladen, mich persönlich auch, den Alltag aus dem Blickwinkel vom Himmel zu sehen. Dann wird vieles leichter für dich. Viele Lasten fallen auch gleich mal ab, wenn du jetzt anfängst, mal deine Situation vom Himmel aus zu sehen, anstatt von der Welt aus zu sehen. Nochmal, ich habe gesagt, ich wiederhole das heute immer wieder. Die Welt ist begrenzt, der Himmel ist unbegrenzt. Je nachdem, mit welchen Augen du was siehst, wird deine Situation unmöglich sein oder sie wird möglich sein. Siehst du es aus dem Himmel heraus, wird auf einmal deine Situation möglich sein. Siehst du es von der Welt aus, werden die meisten Situationen unmöglich sein, die zu schaffen. Das heißt, wenn du in der nächsten Zeit vielleicht Herausforderungen bekommst oder du hast vielleicht gerade eine Herausforderung, ja, dann siehst doch einfach mal aus dem Blickwinkel Gottes. Ja? Und dann frage ich dich, wenn du es mal aus dem Blickwinkel von Gott siehst, was ist Gott unmöglich? Dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, nichts. Alles ist ihm möglich. Dann wäre die nächste Frage, was ich dir stelle, was ist dann mit deiner Herausforderung? Ist dir für Gott unmöglich? Dann wirst du sagen, nein, die ist für Gott möglich. Die nächste Frage, die ich dir stellen will, glaubst du denn, dass Gott es möchte, dass diese Herausforderung aus deinem Leben weggeht, diese Krankheit, dieser Mangel und so weiter? Dann wird es vielleicht schon schwieriger bei dem einen oder anderen, aber ich denke doch, viele werden sagen, ja, glaube ich, dass es Gott möchte. Wenn du es nicht möchtest, dann einen Schritt zurück, lies die Bibel nochmal und schau, welche Verheißungen da drin stehen und nimm sie für dich persönlich an. Gott möchte nur das Beste für dich. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott ist Liebe. Kein Papa, der normal ist hier auf dieser Welt, ja, würde seinem Kind irgendwo unter das Auto legen und drüber fahren, damit es irgendwie stirbt, oder würde es im Arm brechen, damit es ins Krankenhaus kommt, oder was weiß ich für schlimme Sachen machen. Ja, würde kein normaler Papa machen. Von Gott erwarten es manche, dass er genau das tut. Ich verstehe es noch nicht ganz, warum sie es von Gott erwarten, aber sie machen es. Gott möchte es aber nicht. Gott ist der beste Papa, den es gibt. Ja? Es gibt keinen besseren Papa hier auf dieser Welt als Gott. Gott ist die Liebe schlechthin. Es gibt keine größere Liebe, keine größere Kraft als Gott. Gott ist Liebe. Ja, und diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Er ist in uns. Gott möchte, dass es dir gut geht. Das ist das Erste, wenn du daran gezweifelt hast, ob Gott möchte, dass die Situation sich verändert, musst du dir bewusst werden, Gott liebt dich so sehr, dass er das Beste, was er im Himmel gefunden hat, nämlich seinen Sohn, für dich gegeben hat, der für dich gelitten hat, der für dich gekreuzigt wurde, der für dich geschlagen wurde, bespuckt wurde. Schlimmer ging es nicht mehr. Und der dann für dich in die Hölle gegangen ist. Das hat er seinem Sohn zugemutet, weil er dich so sehr liebt. Und wenn mir jetzt noch jemand sagt, Gott meint es nicht gut für mich, Gott ist gegen mich, dann muss ich sagen, falsch. Ja? Einfach falsch. Es kann nicht sein. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Der Einzige, der gegen dich ist, ist der Teufel. Ja? Er kommt nur, um zu rauben, um zu stehlen. Aber Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben, das göttliche Leben, und zwar in Fülle. Und wenn du noch eine andere Übersetzung guckst, um es zu genießen. Das ist der Plan Gottes. Du darfst dein Leben genießen. Du darfst, wenn du in Dienst gehst, genießen. Ich genieße es gerade, vor euch zu stehen und zu predigen. Auch wenn der eine oder andere vielleicht denkt, wann hört er denn endlich mal auf? Ja? Sorry. Genießt einfach mit mir. Aber keine Angst, ich höre irgendwann wieder auf. Genau. Also das ist Gottes Wunsch. Deswegen tu das Ding weg. Tu diese Begrenztheit weg. Ja, das kommt vom Teufel, diese Lüge. Tu sie weg. Gott liebt dich. Er ist für dich. Er möchte, dass es dir gut geht. Genau. Beim Thema waren wir jetzt aber eigentlich, wir sollen es aus den Augen Gottes sehen. Ja, wir sollen es wirklich ihm glauben. Also seh wirklich deine Situation aus dem Himmel heraus. Seh wirklich deine Situation von Gottes Augen aus. Und es wird dann schon leichter werden, weil du weißt, hey, es gibt eine Lösung in deinem Leben. Es gibt eine Lösung für diese Situation. Es gibt was, was mir hilft, und das ist Jesus. Jesus ist da. Jesus will mich. Er liebt mich. Er ist für mich. Er kümmert sich auch darum. Er ist unser Versorger. Im Wort heißt es so oft, macht euch keine Sorgen. Ja, habt keine Angst. Mich eingeschlossen mache ich immer mal wieder. Ich lasse teilweise immer mal wieder Sorgen oder Ängste zu, wo ich dagegen gehen muss und sagen muss, nein, konsequent nein. Gott sagt in seinem Wort das und das, deswegen jede Sorge, jede Angst aus meinem Leben raus. Weg da damit. Es macht keinen Sinn. Also weg da damit. Ab und zu müssen wir auch unsere Autorität, wie gesagt, einnehmen. Genau, also lasst uns das wirklich aus der Sicht des Himmels sehen. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss, das Lobpreisteam kann schon mal hochgehen. Ich möchte einfach zum Schluss nochmal für euch beten, für uns beten, für mich persönlich auch natürlich, dass wirklich jeder Deckel, den wir noch in unserem Leben haben, dass dieser Deckel jetzt wirklich verschwindet, dass der Heilige Geist uns heute und auch in den nächsten Tagen zeigt, wo wir noch einen Deckel haben. Ja, vielleicht hast du deinen Deckel schon halb weggezogen, ja, dann ist es schon super. Vielleicht hast du schon deinen Deckel ganz weg, dann ist es noch besser, ja. Aber ich glaube einfach, es sind noch Personen hier, auch am Livestream, ja, wo einfach noch ein Deckel da ist. Wo wir uns teilweise selber deckeln, wo Gott nicht zu seiner vollen Entfaltung kommen kann in uns. Genau, und ich möchte uns wirklich, wie gesagt, da dafür beten, und ich möchte uns auch nochmal ermutigen, ja, dass alles, was dich einschränkt, vielleicht von früher noch, ja, oder deine Erfahrungen oder das, was du gelernt hast, ja, das einfach loszulassen. Einfach loszulassen. Das, was vielleicht jahrelang deine Eltern zu dir gesagt haben, du bist ein Nichtsnutz, ja, oder du kannst es nie, oder du wirst es nie zu irgendwas bringen. Weg, das ist ein Deckel. Das ist ein Deckel. Du bist wertvoll. Oder wenn deine Eltern, ja, keine Ahnung, wenn du nicht in der Liebe aufgewachsen bist, ja, das ist ein Deckel. Der muss weg. Jede Begrenztheit muss weg. Und ich möchte uns einfach ermutigen, auf Gott zu schauen. Aus dem Himmel, ihr könnt schon mal anfangen zu spielen. Auf Gott zu schauen. Vom Himmel nach unten schauen und nicht von unten nach oben zu schauen. Weil wenn du von unten nach oben schaust, wird es ganz schwierig. Da werden viele Sachen unmöglich werden, weil du kannst es nicht greifen. Du bist aber ein Himmelsbürger, du bist ganz oben. Du schaust von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Ja? Du hast nicht die Fähigkeiten dieser Welt, du hast mehr. Du hast die Fähigkeiten Gottes in dir. Gott sagt dir heute Morgen, alles ist möglich in deinem Leben. Alles ist möglich, wenn du mich ranlässt, also Jesus ranlässt, wenn du Jesus ans Steuerrad lässt, egal in welcher Situation, egal in welchem Bereich deines Lebens, dann sagt das Wort Gottes, es wird super ausgehen. Es wird super ausgehen. Wenn du mit Angst zu kämpfen hast noch, ja, dann sage ich dir heute Morgen, im Himmel gibt es keine Angst. Im Himmel gibt es keine Sorgen. Und Gott möchte dich heute Morgen so richtig durchspülen. Mit seiner Liebe, alle Ängste, alle Sorgen möchte er wegnehmen. Ja? Und ich möchte wirklich, dass wir heute Morgen hier rausgehen mit einem Siegerdenken. Mit einem Siegerdenken. So wie David vor Goliath stand, mit einem Siegerdenken. So gehen wir heute raus und sagen, egal welcher Riese in meinem Leben ist, egal welcher Berg sich erhebt, egal welcher Riese sich vielleicht auch in Zukunft erhebt, du bist ein Sieger, du bist ein David, egal was da ist, du bist ein David. Wisst ihr, lasst es uns nochmal bewusst machen. Mose, ja, teilte das Meer. In der Bibel lesen wir Wunder über Wunder, wo Esel anfangen zu sprechen, ja, wo Wasser sich in Wein verwandelte, wo Blinde auf einmal sehen, wo Lahme auf einmal gehen, wo Tote auf einmal aufstehen, ja, wo auf einmal die Zeit stillsteht, die Sonne blieb stehen. Gott ist ein Gott der Wunder. Gott ist ein Gott der Wunder. Es gibt nichts, kein physikalisches Gesetz, nichts, wo Gott nicht größer wäre. Gott steht über Zeit, Gott steht über Physik, Gott steht über alles, weil er hat es erschaffen. Er hat es erschaffen. Und du stehst mit ihm dort oben, mit Jesus, bist du hochversetzt. Seh dich dort, seh dich nicht als kleiner Wurm irgendwo unten. Seh dich nicht, als wärst du irgendwo verloren oder irgendwas, sondern seh dich als der du bist, eine neue Schöpfung, ein Kind Gottes, des Höchsten. Du bist mit ihm hoch erhoben. Nichts und niemand kann gegen dich sein. Und wenn sich eine Waffe gegen dich erhebt, ja, dann sagt das Wort Gottes, Gott ist da, Gott ist da, Gott ist da und keine Waffe kann dir schaden. Ja. Und wenn sie zu dir kommen, ja, dann werden sie auf ganz vielen Wegen wieder fliehen. Weißt du, Gott hat dir so viele Zusagen gemacht. So viele Zusagen. Nimm sie an. Nimm sie an. Lass es nicht los. Lass es nicht einfach da und leb dein Leben weiter. Sondern nimm es an. Treff heute Morgen die Entscheidung. Ich bin eine neue Schöpfung und ich lebe das volle Potenzial aus. Halleluja. Lasst uns aufstehen. Ich möchte anfangen, noch zu beten. Halleluja, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir. Shakara baba shia draba basandra bashikaro boboho. Lavia sandra baba shikara baba sea draba bashikoro boho. Shikara baba siandra baba shikoro boho. Lava siandra baba shikoro boho. Ich danke dir, Herr, dass du uns hochversetzt hast mit dir an himmlische Orte. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du es vollbracht hast, Herr. Und ich danke dir, Herr, wo heute noch Deckel sind in unserem Leben, die uns nicht das volle Potenzial ausschöpfen lassen, dass du in uns ausschöpfen lassen, was du in uns hineingelegt hast. Ich danke dir, Herr, dass jetzt dieser Deckel verschwindet, ja, er ist eigentlich gar nicht mehr da, aber in unsere Gedanken, dieser Deckel geht jetzt in Jesu Namen und wir haben ein neues Denken, ein neues ausgerichtetes Denken, vom Himmel nach unten und nicht von unten nach oben, ja, in deinem Wort steht, alles ist möglich und wir leben dieses Leben jetzt, wir gehen da jetzt wirklich rein, wir gehen in diesen neuen Raum rein, wo nichts unmöglich ist, wo es keine Einschränkungen mehr gibt, ja. Herr, wo es einfach nur noch eins gibt, deine Herrlichkeit, deine Wunder, deine Zeichen, deine Kraft, deine Stärke, deine Liebe. Und wir wollen es in die Welt hinaustragen, ja, wir wollen es in die Welt hinaus schreien, dass du es vollbracht hast, Herr. Halleluja, Herr. Und ich bete jetzt speziell, ja, das sehe ich einfach gerade, wo dir Liebe gefehlt hat. Ja, wo dir Liebe gefehlt hat. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe. Ich danke dir auch, dass jede Angst, jede Sorge weichen muss jetzt in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, weg da damit jetzt. Es gibt im Himmel keine Sorgen. Du bist unser Versorger. Du hast es uns zugesagt. Wir stellen uns auf dein Wort, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass jede Sorge, jede Angst jetzt weggewischt wird durch deine Liebe. Liebe ersetzt wird. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Herr, wo sich heute Riesen aufgebäumt haben, wo Berge sich hochgetan haben als Umstände oder irgendwas. In Jesu Namen sprechen wir es rein. Weiche. Weiche. Weiche. Jeder Mangel weicht in Jesu Namen. Jeder finanzielle Mangel weicht in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass jeder Deckel geht. In Jesu Namen. Halleluja. Ich habe einfach so den Eindruck, dass der Heilige Geist uns wirklich jetzt gerade zeigen möchte, wo jeder Einzelne von uns vielleicht noch einen Deckel hat, in welchen Situationen oder wo auch immer. Und ich möchte dich einfach ermutigen, jetzt wenn du reingehst, geh wirklich mit der Fragehaltung auch rein, wo habe ich noch Begrenzungen, wo habe ich noch einen Deckel, ja? Weil der Heilige Geist möchte ihn jetzt genau wegnehmen, diesen Deckel, ja? Er möchte es dir zeigen. Deswegen, wenn du jetzt singst, auch im Lobpreis, ja, hab diese Erwartungshaltung, dass der Heilige Geist dir jetzt zeigt, wo du noch Deckel hast, ja? Wo du noch einen Deckel hast. Und dann mach einfach eins. Ja, dann sing dieses Lied. Es gibt keine Limitations mehr. Es gibt keine Begrenzung mehr in dir. Und somit ist der Deckel weg. Halleluja. In the spirit there. dass manche noch denken, für Gott ist es zu schwer in deiner Situation. Du hast so hart und so eider und das kann Gott einfach nicht machen. Ich sag dir, Gott kann es. Gott kann es, ja. Gott kann es. Gott ist nichts zu hoch, ja. Gott ist nichts zu schwer. Und du bist auch keine Ausnahme, ja. Ein besonderer Fall, weil dann würdest du in der Bibel auftauchen. Als ganz besonders schwerer Fall, ja. Du stehst nicht drin, ich habe sie gelesen. Deswegen, für Gott ist nichts zu schwer. Also nimm es wirklich auch für dich an, ja. Nimm es für dich an. Für Gott ist nichts zu schwer, auch deine Situation nicht, ja. Und ich habe noch 3, 4 verschiedene Sachen gesehen. Ich habe wirklich gesehen jetzt gerade, du leidest unter im Augenleiden, ja, auch mit Sehkraft und so weiter. Und ich habe gesehen, wie Gott es auflösen möchte, ja, dieses Augenleiden. Und wie du wieder ganz normal siehst. In Jesu Namen spreche ich das jetzt rein. Freiheit in diese Augen, Wiederherstellung diese Augen. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr, für klare Sicht wieder, für scharfe Sicht. In Jesu Namen. Danke, Herr. Und dann habe ich noch gesehen, du hast an den Beinen, ich weiß nicht, ich habe Muskeln gesehen an den Beinen, an den Oberschenkeln. Und die funktionieren irgendwie nicht mehr so richtig, beziehungsweise du hast Schmerzen. Und ich spreche jetzt hinein in Jesu Namen, Wiederherstellung in diese Muskeln, jetzt in Jesu Namen. Sie sind stark, sie sind kräftig, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Auch jede Autoimmunerkrankung muss jetzt weichen in Jesu Namen. Sie hat nichts bei dir zu suchen. Jede Autoimmunerkrankung geht jetzt in Jesu Namen und Krebs löst sich auf. Jetzt in Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, wir nehmen es wirklich, wie es im Wort steht. Du bist für alles gestorben, für jede Krankheit. Und wir danken dir jetzt für deinen Heilungsstrom, Herr. In Jesu Namen. Auch am Livestream, empfang. Wenn du Heilung jetzt brauchst, empfang. Empfang. Empfang. Halleluja. Empfang. Ich sehe eine ältere Frau, die gerade zuschaut und ja, du kannst nicht mehr so richtig aufstehen. Es tut alles, es schmerzt, ja, und die Kraft fehlt. Und ich spreche jetzt neue Kraft hinein in Jesu Namen. Neue Kraft und du stehst wieder ganz normal auf. Du kannst wieder ganz normal gehen. In Jesu Namen danke ich dir, Herr. Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Herr. Und lasst uns jetzt wirklich zum Schluss noch einmal singen, dass es keine Begrenzung mehr gibt und nimm es wirklich im Glauben an und nimm es wirklich jetzt nicht nur für heute, für den Sonntag an und morgen ist wieder voll die Begrenztheit da. Nein, du bist freigemacht, freigemacht, freigemacht. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist, Herr. Und wir haben eins gesehen. Jesus hat uns frei gemacht. Er hat uns frei gemacht. Und deswegen haben wir jetzt einfach noch eine wichtige Botschaft an die, die Jesus vielleicht noch nicht im Herzen haben. Das darf Sabrina machen. Halleluja. Ja, ich würde euch bitten, einfach ganz kurz noch stehen zu bleiben, beziehungsweise... Genau, einfach kurz auf den Plätzen zu bleiben, jetzt nicht aufs Klo zu gehen, bitte einfach ganz kurz noch da zu bleiben, genau. Ja, ich war gestern in einer Kirche, in einer kleinen katholischen Kirche in Bayern und ich bin reingegangen, das war die Kirche meiner Kindheit und meine Oma hat mich damit reingenommen und da saß eine Frau. Eine Frau ist rein, hat sich verbeugt, wie es die Katholiken machen, hat sich in die Reihe gesetzt und hat begonnen zu beten. Und ich hatte den Impuls, einfach zu der Frau zu gehen und zu sagen, sind Sie sich sicher, dass wenn Sie sterben, dass Sie in den Himmel kommen? Weil nur Jesus kann uns die Gewissheit geben, dass wir errettet werden, wenn wir sterben. Und ich habe es im Herzen, euch jetzt zu fragen und dich am Livestream, hast du die Sicherheit, wenn du heute stirbst, wenn du heute Nacht nicht mehr aufwachst? Wo wirst du aufwachen? Wo wird das Ende deines Lebens sein? Hast du die Gewissheit, dass Gott für dich ist, dass Gott dich mit offenen Armen aufnimmt? Diese Gewissheit kann dir nur Jesus Christus geben. Diese Gewissheit kann dir nur er geben. Weil die Bibel sagt ganz klar, jeder, der den Herrn des Namen, den Jesus, everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und ich frage dich heute, hast du heute den Herrn, den Namen des Herrn angerufen? Hast du ihm gesagt, Jesus, vergib mir meine Sünden, sei der Herr meines Lebens, ich will dir ab heute nachfolgen. Wenn nur dann hast du die Gewissheit, dass du, wenn du stirbst, zum Vater kommst, in den Himmel kommst und nicht in die ewige Verdammnis und Trennung von Gott kommst. Und Gott ruft dich heute und sagt, mein Kind, komm in meine Arme. Triff die Entscheidung, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Es bringt nichts, wenn du einfach nur in Kirchen sitzt. Es bringt nichts, wenn du vielleicht, es ist gut, wenn du das Wort liest, aber wenn du dieses Wort einfach nur so liest, weil ohne den Geist Gottes ist es tot, es bringt dir nichts. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Gott und er streckt die Arme heute auf und sagt, komm zu mir. Heute ist die Gelegenheit, die Entscheidung zu treffen, den Namen des Herrn anzurufen. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, heute mit mir zu beten, dass Jesus in dein Herz kommt, dass er deine Sünden vergibt und dass er den Weg frei macht, damit du in dieses Leben eintreten kannst, von dem der Christian heute gesprochen hat, damit du auch in dieser Erde, in deinem Leben auch schon Gemeinschaft mit Gott haben möchtest. Und dieser Aufruf geht für die Personen, die vielleicht die Entscheidung noch nie getroffen haben, aber vielleicht hast du ja auch mal als Kind oder als Jugendliche oder vor 15 Jahren mal Jesus in dein Leben eingeladen, aber die Welt hat dich weggezogen, dein Fokus ist zur Seite gewandert, plötzlich sind andere Dinge wieder wichtiger, deine Familie, vielleicht deine Kinder, dein Ehepartner, dein Job, deine Finanzen, vielleicht hast du den Fokus verloren, die Beziehung, die Liebe von Jesus verloren und das heute, ja, der Aufruf auch für dich, komm zurück zu Jesus, komm zurück an das Herz des Vaters, heute kannst du es neu festmachen mit dem Herrn, komm heute wirklich zurück zu Jesus. Oder dann gibt es noch die Möglichkeit, vielleicht weißt du, du hast die Beziehung zu Gott, aber da ist Sünde in dein Leben gekommen. Dir ist was passiert, im Eifer des Gefechts, wie auch immer. Aber du weißt, es trennt dich gerade jetzt von Gott. Und Gott sagt, es muss nicht da bleiben. Kehr heute um, tu Buße, ich will dir vergeben, dann ist dieses Gebet auch für dich. Und wenn du dieses Gebet sprechen möchtest, dann kannst du die Hand einfach zu mir und zu Gott einfach zeigen und ich will mit dir zusammen beten. Du kannst die Hand ausstrecken, damit ich sehe, wer von euch heute diesen Schritt gehen möchte, zu Gott in die Vergebung, wer die Gewissheit heute haben möchte, wenn ich heute Nacht sterbe, wenn ich heute auf dem Nachhauseweg sterbe, dann habe ich die Gewissheit, dass ich in den Himmel komme. Du darfst die Hand strecken, auch du am Livestream. Du bist mit im Gebet, Gott sieht deine Hand. Ist hier jemand, der heute das Fest machen möchte, der heute umkehren möchte, der heute Buße tun möchte, der vielleicht sieht, ja, okay, stimmt, ich habe Jesus aus meinem Fokus verloren. Ist da heute jemand, dann möchte ich mit dir zusammen beten. Es ist keine Schande, Gott ruft dich. Er ist ein gnädiger Gott, er liebt dich und er gibt dir die Möglichkeit, heute wirklich neu mit ihm durchzustarten. Und ich würde auch einfach alle bitten, die Augen zu schließen, dann lass uns zusammen beten und sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, wo ich dich aus dem Fokus verloren habe. Vater, vergib mir, wo ich dir nicht vertraut habe. Und ich entscheide mich heute, dir ganz neu zu vertrauen. Und ich erlaube dem Feind nicht mehr, mich mit Lügen zu beeinflussen. Und ich glaube dir, Jesus. Und ich glaube dir für das beste Leben auf dieser Erde. Und ich glaube dir, dass wenn ich nach Hause gehen muss, dass ich zu dir komme, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen und Amen. Halleluja. Ja, Und wenn du dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal jetzt mitgebetet hast oder vielleicht am Livestream, dann möchte ich euch einfach bitten, kommt danach zu uns, schickt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Wir möchten euch gern noch was Kleines schenken und für euch beten. Amen. Ja, ihr dürft euch wieder setzen. So, und jetzt dürfen wir noch in ganzer Freiheit geben. Genau, auch das ist eine Freiheit, wenn wir geben können. Wir haben vorher die Geschichte vom Jüngling kurz angeguckt, der da nicht so frei war. Aber ja, wir sind frei. Genau, deswegen lass dich einfach vom Heiligen Geist inspirieren. Was soll ich heute geben? Was darf ich heute geben? Und du hast die Möglichkeit, hier im Bad zu geben oder Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl. Und alle am Livestream haben die Möglichkeit, wenn es eingeblendet wird, per Überweisung zu übergeben, per PayPal oder per Visa, per Kreditkarte. Euch nicht zu übergeben, habe ich übergeben gesagt? Ja, also ihr dürft auf jeden Fall geben. Lasst euch da wirklich führen vom Heiligen Geist. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, wisst ihr, mit Freude. Ja, immer mit Freude. Also wenn euch was aufs Herz gelegt wird, dann tut's mit Freude. Wenn ihr keine Freude dran habt, dann besser nicht geben, weil Gott liebt einen fröhlichen Geber. Genau. Ja, lasst die Eimer durchgehen. Und ihr dürft dann auch immer eure Gesichtszüge nach oben. Ihr dürft auch mal einen kleinen Jauchzer loslassen, wenn ihr das möchtet. Auf jeden Fall, wie gesagt, tut's mit Freude. Das Schöne bei Gott finde ich ja immer wieder, wenn wir... Ja, genau. Das Schöne bei Gott finde ich ja immer wieder... Das Coole bei Gott ist immer, wir können ihn nicht übertreffen beim Geben. Ja, das widerspricht jedem weltlichen Gesetz. Umso mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Das ist nicht nur aufs Finanzielle bezogen, auch im Dienst letztendlich. Ja, wenn du gibst, wenn du Liebe gibst, kriegst du auch wieder Liebe zurück. Ja, wenn du den ganzen Tag nur mürrisch durch die Straßen gehst, musst du dich nicht wundern, wenn mürrische Leute dir dann auch begegnen oder nicht so freundlich sind. Deswegen einfach auch da die Ermutigung, ja, in uns ist die Freude, also wir dürfen die auch mal rauslassen, diese Freude, ja. Viele machen immer den Fehler, dass alles, was in ihnen ist, sie für sich behalten. Ganz großer Fehler, ja. Du musst es schon rausgeben, was in dir ist und auch wieder verteilen. Das ist auch ein größeres Problem bei Firmen, ja. Viele Firmen machen ganz tolle Sachen, aber erzählen es niemandem. Die meisten wissen gar nicht, dass diese Firma diese tolle Sachen macht. Also deswegen auch in der Firma ist es ganz wichtig, das nach außen zu geben, was du alles für tolle Sachen machen kannst in der Firma, ja. Und was du alles so anbietest, weil sonst kann es keiner kaufen, ja. Was soll er denn kaufen, wenn er nicht weiß, was du hast? Wenn er nicht weiß, was in dir ist, ja, dass Jesus in dir ist, ja, dann, wie soll er denn Jesus dann erkennen? Deswegen ganz wichtig, immer wieder Freude rauslassen, Liebe rauslassen, Jesus rauslassen. Genau. Und umso mehr du rauslässt, desto mehr bekommst du auch wieder zurück. Ganz einfach. So wie beim Geben auch. Gut. Dann habt ihr alle den Heiligen Geist gefragt, dann segnen wir noch die Sammlung.